I'm not the type to get my heart broken. I'm not the type to get upset and cry. Cause I never leave my heart open. Never hurts me to say goodbye. Relationships don't get deep to me. Never got that whole in love thing. And someone can say they love me truly, but at the time it didn't mean a thing. My mind is gone, I'm spinning. Seitdem du weg bist, liege ich stundenlang wach. Mehr als nur eine Träne fällt in jeder Nacht. Denn ich bin der, der alles verloren hat. Du warst meine Energie, meine mystische Kraft. Doch jetzt bin ich nutzlos und unmotiviert. Vor kurzem lagst du im Bett, doch noch neben mir. Hielt meine Hand und gab's mir die Kraft, den Tag zu überstehen, ja, den Tag zu überleben. Und die Trauer piekt mein menschliches Dasein und vernichtet mein Selbstbewusstsein. Doch das scheint dich nicht zu interessieren, dass ich hier vor mich hin vegetiere, mich in Alkohol ertränke und nur noch rauche und über unsere Liebe philosophiere und bemerken muss, dass ich doch ein Arschloch war. Es tut mir leid, dass ich dir nur eine Rose geschenkt habe. Geschenkt habe, geschenkt habe. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag mal kommt. Doch ich seh dich nicht, ich habe dich verloren. Aus meinen Augenwinkeln, du gingst aus meinem Augenlicht. Ich spüre Schmerzen in meinem Herzen wie ein Messerstich und merke langsam, wie mein Licht erlischt. Mein Gott, ey, ich liebe dich immer noch. Ich stehe jeden Tag vor deinem Bild und denke drüber nach. Hab ich was falsch gemacht? Bin ich dran schuld? Warum bist du gegangen und bist nicht bei uns geblieben? Ich würde alles tun, um dich wiederzusehen. Und ich glaube, ich werde für immer gehen. Doch du würdest mich denn dafür hassen. Aber du kennst mich, ich kann's loslassen. Ohne dich hab ich keinen Sinn in meinem Leben. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, mein Schatz. Verzeihen, mein Schatz. Verzeihen, mein Schatz.